Das sind die aktuellen Themen. Neue Spargelkönigin, VHS bietet Lerncafé an und 27. Spieltag in der Bezirksliga. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Die Volkshochschule Nienburg hat 20 neue Notebooks für die Arbeit mit Flüchtlingen erhalten. Die Geräte sollen in Deutschkursen für Flüchtlinge ergänzend eingesetzt werden und so den Zugang zu verschiedenen Online-Lernangeboten ermöglichen. Deshalb möchte die VHS als weiteres Angebot ein Lerncafé einrichten. Dort soll Flüchtlingen die Möglichkeit geboten werden, am Nachmittag selbstständig mit den Online-Medien zu arbeiten und auch über das Internet Kontakt zu Heimat- und Familienmitgliedern an anderen Orten aufzunehmen. Nienburg hat eine neue Spargelkönigin. Die Nachfolgerin von Ilona Schulze wird die 24-jährige Kim Vanessa Ohlmeier aus Wietzen. Bei der gestrigen Wahl im Hotel zur Krone waren zwei Bewerberinnen angetreten und stellten sich zunächst der Jury vor. Nach einer engen Wahl setzte sich Ohlmeier knapp durch. Sie schaut nun mit Freude auf ihre Amtszeit. Also ich freue mich drüber, natürlich. Das wird bestimmt eine schöne Zeit, die wir haben werden. Wird viel Spaß machen, da gehe ich zumindest von aus. Und ich hoffe es. Das kam, wenn man das durch Freunde mitbekommen hat, im Internet gelesen hat. Und Herbert Schriefer, der hat da viel von erzählt. Ja, so ist man dann darauf gekommen. Nun hat man sich beworben und jetzt ist man's geworden. Aus einem derzeit leerstehenden Wohnhaus mit Anbau in der Wölperstraße wurden im Zeitraum von Montag 16 Uhr bis Dienstag 13 Uhr mehrere Motorsägen aus dem Anbau entwendet. Die Polizei Nienburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. 27. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Bereits am morgigen Freitag trifft um 19 Uhr Maglohe auswärts auf Reden. Um 19.30 Uhr spielt Landesbergen gegen Abstiegskonkurrenten Neunkirchen. Am Samstag kann dann Spitzenreiter Steimke den Aufstieg fast perfekt machen. Gegner ist der abstiegsgefährdete SC Twistringen. Trainer Ralf Schüppling und sein Team tun sich gegen Killerkinder meist schwer. In Twistringen haben wir wirklich immer es schwer gehabt zu gewinnen oder überhaupt was mitzunehmen, weil Twistringen ja auch sehr tief steht und da müssen wir uns drauf einstellen, Geduld haben und natürlich wollen wir da Punkte mitnehmen, ganz klare Sache, wir werden alles dafür tun. Anstoß in Twistringen ist um 16 Uhr. Um 17.30 Uhr spielt dann am Samstag noch Diepholz gegen Uchte. Am Sonntag trifft Hoya auf Sulingen und Ragenburg empfängt Stur. Anstoß ist jeweils um 15 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.